Herr Krause sitzt zu Hause vor seinem Fernsehgerät, wo ein Sofa steht. Das Geschwanke vom Tranke in Krauses Kopf stammt aus dem Glühweintopf. Zurück aus der Schenke riecht er Gestänke. In ganzer Fülle, es stinkt nach Gülle. Hoch erhebt, wo Herr Krause lebt, sehe ich das Wurstrührgerät, das auf dem Hofe steht. Der Trecker daneben ist Ziel des Strebens nach Arbeit und Fleiß. So ein Scheiß! Krause erhebt sich vom Gestühl, doch draußen wird's kühl, also Jacke ran und zu nahen. Und jetzt ab zum Gülle rühren, bis nach draußen noch zwei Türen. Herr Krause sagt, Freund Blase, da gibt's doch eine Phrase. Doppelpunkt. Willst du durch die Türe gehen, so muss diese offen stehen. Überwunden ist das Hindernis, ohne Trug und Beschiss ins Schloss fällt das Brett. Haha, ist der Fett, rufen drei Kinder vom Gartenzaun, gestern erwischt beim Scheißebauen. Von dann laufen die Belger, wo ist eigentlich Helga? Ja, nun ist doch mal genug, Mensch.